1 Live. 4 Sommerpause. Mit Thomas Fehlmann. Einen schönen guten Abend euch allen da draußen und natürlich einen schönen guten Abend Thomas Fehlmann. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Das sage ich auch. Einen schönen guten Abend. Vielen Dank für die herzliche Einladung. Ja, wir freuen uns, dass du gekommen bist. Das ist heute ein besonderer Abend und das haben wir hier auch jetzt in dieser Sommerpause noch nicht erlebt. Du wirst ab Mitternacht für uns live spielen. Kein DJ-Set, sondern wir kriegen ein ganz exklusives persönliches Geschenkprogramm von dir. Und bis dahin haben wir natürlich viel Zeit, dich ein bisschen kennenzulernen, mit dir über dein ja sehr vielseitiges Schaffen zu sprechen. Ich erlaube mir, dich einfach mal kurz einzuführen hier bei allen Hörern, die dich nicht kennen, obwohl ich davon überzeugt bin, dass viele deiner Fans auch dabei sind. Thomas Fehlmann, 1957 geboren und das in der Schweiz. Da würde ich gerne nachher noch mal ein bisschen nachhaken, wie eigentlich dein Verhältnis zu deinen eidgenössischen Brüdern ist. Dann in den frühen 80er Jahren bekannt geworden, weltweit muss man sagen, mit der Band Palais Schaumburg, die damals gesagt hat, sie macht avantgardistischen Pop. Ist das richtig? Korrigier mich bitte, Thomas. Ja, wir haben es dann mal schon so genannt und auch gern so genannt. Wir fühlten uns der Idee sehr verpflichtet. Allerdings hat es natürlich immer auch einen Klappmesser-Effekt, in den man dann gern mal reinrennt, weil die Kunst ist natürlich immer so ein Gebiet, was die Leute spaltet, was eben für einige sehr unzugänglich und abgehoben und jenseits des Alltags und der Notwendigkeiten des Lebens ist. Aber uns hat die Inspiration, die wir selbst aus der Kunst gezogen haben und die sich bis heute irgendwie weiter durchzieht, hat uns immer angetrieben auch. Und deswegen wollten wir es auch beim Namen nennen. Und dann hat Thomas Fehlmann unter anderem auch für Schallplattenfirmen als Talententdecker gearbeitet, hat zum Beispiel die Rainbirds, deren Hit Blueprint hieß er, genau. Vielen Menschen natürlich bis heute noch in den Ohren klingelt, entdeckt und hat irgendwann auch sein Herz für elektronische Musik und Techno-Liebe, wenn auch nicht Techno nicht direkt entdeckt, aber auf jeden Fall stark kultiviert. Und dann ist in den letzten Jahren seitdem sehr, sehr viel passiert. Die Mitgliedschaft bei The Orb, verschiedene Projekte, über die wir natürlich heute noch reden. Und jetzt zum Abschluss bis zum heutigen Tag. Ein neues Album, die Honigpumpe, erschien auf dem Compact-Label. Und davon hören wir jetzt das Stück Dusted with Powder. Mein Name ist Mike Litt, Thomas Fehlmann ist bei uns zu Gast in 4 Sommerpause und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dranbleibt, die nächsten 3 Stunden inklusive Live-Set von Thomas Fehlmann. We'll be right back. Musik von Thomas Fehlmann auf 1 Live vom Album Die Honigpumpe. Und Thomas Fehlmann ist heute bei uns zu Gast in 4s Sommerpause. Thomas, Dusted with Powder, da habe ich automatisch an einen Titel gedacht von Squitty Politti, einer meiner Lieblingstitel von einem späteren Album, Brushed with Oil, Dusted with Powder. Ich denke, wir werden Squitty Politti noch später hören, aber gibt's einen Bezug zwischen den beiden Stücken? Ja, doch, ich mache doch immer wieder ein kleines Spiel mit diesen Titeln. Suche mir das aus vielen Ecken zusammen. Meistens eben lade ich das Stück auch so ein bisschen mit dieser Stimmung auf, die ich dann da reinpacken will, die ich dann zitiere zum Teil eben. Und Squitty Politti hat mich tatsächlich die ganzen Jahre über immer eng begleitet. Und so findest das auch in diesem Ausleger so seine Spuren, ne? Im Titel zum Beispiel eben. With Oil habe ich auch ein Stück genannt. Das hat alles schon direkte Zusammenhänge. Finden ganz selten ein paar Leute raus und macht dann auch Spaß, das wieder auszubreiten. Du hast Squitty Politti auch mit eingepackt, hören wir später, ne? Ja, unbedingt. Die letzte Platte war ja für mich nochmal eine richtig erfrischende Neuigkeit, wie er nach vielen Jahren der Stille, ich glaubte gar nicht mehr, dass etwas passieren würde, wie er dann mit diesem feinen, durchkomponierten, wunderbar gesungenen Album gekommen ist letzten Sommer, das war doch eine große Freude. Ich habe eben ein bisschen was aus deiner Vita erzählt, aus deinem Leben, was in den letzten 20, 30 Jahren bei dir musikalisch passiert ist. Konnte ich natürlich in der Kürze der Zeit, weil ich die Leute auch nicht überfordern wollte mit diesem langen Katalog von Werken, die du veröffentlicht hast. Aber ich habe in dieser Beschreibung natürlich was ausgespart, nämlich, dass du auch schon seit vielen Jahren, mittlerweile seit über 10 Jahren, eine Radiosendung machst in Berlin, zusammen mit Gudrun Gut, Ocean Club, ist aber ein bisschen was anderes als das, was wir gerade hier machen. Ja, eindeutig. Also wir spezialisieren uns tatsächlich auf die Lieblingsmusik, unsere Lieblingsmusik aus den letzten 40 Jahren, bis zum heutigen Tag sozusagen, und mischen da als ein sehr, sehr kunterbuntes Potpourri zusammen, indem wir eben neueste Sachen spielen von elektronischen Labels wie Compact oder wie Warp oder wie Monika Records und spielen eben auch sehr gerne mal ein altes Stück von Neil Young oder ein altes Stück von Miles Davis oder sowas dazwischen. Also das besteht, also die Kraft meiner Meinung nach und die Qualität der Sendung besteht sehr stark aus den Gegensätzen. Wenn eben White Stripes dann mal plötzlich auf mit Mia zusammenkommen, ich meine jetzt die DJin aus Köln damit. Okay. Wann läuft die Sendung immer? Freitagabend um 11, eine Institution inzwischen geworden in Berlin. Es ist ganz schön, also wir kriegen regelmäßig guten Zuspruch aus verschiedenen Winkeln der Welt auch. Das wird auch kräftig auf dem Netz angenommen, dieses Angebot. Und hält uns tatsächlich eben auch auf Trab. Also wir hören die neuen Sachen dadurch eben auch aufmerksam an und freuen uns auf neue Platte und über neue Releases, die wir selber nicht kennen, noch nicht kannten. Und ist eine angenehme Bereicherung unseres Musikerliebhaberlebens. Ich bin den Musiker sein, sorry. Entschuldige, dass ich dir ins Wort gefallen bin. Bin gespannt auf die Platte, die du jetzt für uns hier spielst auf 1 Live. Magst du dazu was sagen oder spricht die Musik für sich selbst? Die Musik spricht für sich selbst. Wir fangen mal an und kommen danach. Ein bisschen Kölner Geschichte hängt da auch mit drin. Und dann steigen wir mal danach darauf ein, würde ich sagen. Ihr hört 1 live um 22.19 Uhr. Thomas Fehlmann spielt für euch Musik. Was haben wir gerade gehört, Thomas? Wir haben die neue 12-Inch von Gudrun Gut gehört, Move Me, mit einem wichtigen Mix, finde ich, weil zum ersten Mal seit längster Zeit der Jörg Burger und der Wolfgang Vogt wieder zusammen Musik gemacht haben, die ja gerade ihr Comeback vorbereiten, aufregenderweise. Und ja, das war Move Me, eine neue Maxi auf Monika Records. Und Gudrun Gut, ich weiß nicht, ob wir es eben in aller Deutlichkeit gesagt haben, ist deine Partnerin beim Ocean Club. Genau, richtig. Auch eine Frau mit einer großen musikalischen Geschichte. Malaria war auf jeden Fall Erste große Stein, ja, in der langen. Dann gab es eine Gruppe, die hieß Matador. Und eben seit gut 10 Jahren macht Gudrun jetzt das Monika-Label. Und hat eben, wie ich finde, immer wieder sehr interessante, also wirklich unparteiisch gesagt, sehr interessante Releases. Diese Four Women No Cry Serie zum Beispiel, wo sie Female Artists aus der ganzen Welt zusammen stellt und neue, ja, denen versucht, eine neue Plattform zu geben, weil nach wie vor immer noch eine sehr unterbelichtete Anteil haben die Musikerinnen heute noch an dem, vor allem auch am elektronischen Bereich. Und ich finde das sehr aufregend, wie da, was da immer für Ergebnisse rauskommen. Also über all die Jahre mit jemandem zusammen eine Radiosendung machen, kann man aber auch jetzt gleichsetzen mit vielen anderen Aktivitäten. Also sagen wir mal zum Beispiel Leute, die 10 Jahre lang zusammen Rallye fahren, also der Mann am Steuerrad und der andere mit der Karte, oder zwei Leute, die zusammen 10 Jahre in einer Imbissstube arbeiten, was auch immer, um so eine lange Zeit gemeinsam als Team zu bestehen oder einfach nur ein Duo zu sein. Die meisten schaffen es ja gerade mal 5 Jahre. Was verbindet euch zwei? Eine Hassliebe oder eine Harmonie? Eine Harmonie schon. Ich bin auch doch immer wieder einer, der die Harmonie bevorzugt. Und vielleicht ist eins der Geheimnisse, dass unsere Arbeit wirklich gut funktioniert und unser Leben auch gut nebeneinander funktioniert, dass wir nicht zusammen wohnen. Das wird jetzt schon ein bisschen privat, aber das ist auf jeden Fall, glaube ich, so eins der kleinen Geheimnisse daraus. Und wir machen das nach wie vor mit großer Motivation und Freude, weil das Feedback ist schön. Wir haben das Gefühl, wir sind connected mit der Stadt. Wir haben direkten Zugang einerseits zu den, die Leute machen für uns kleine DJ-Sets. Meistens spielen wir Platten aus dem wirklich sehr brandaktuellen Angebot und lockern es dann auf mit einigen obskuren Oldies, die wir eben selber gerne mögen. Und dann haben wir meistens so eine Art thematisches DJ-Set in der zweiten Stunde, wo allerdings in 20 Minuten auf 20 Minuten komprimiert ein Musiker, Freund, DJ, wer auch immer, uns sozusagen ein Set zur Verfügung stellt. Und das ist meistens eben auch sehr aufregend. Also das macht Thomas Fehlmann im Ocean Club bei dieser Radiosendung zusammen mit Gudrun Gut. Halten wir aber nochmal fest, Mitglied bei Palais Schaumburg, also das war eine richtige Band, Thomas Fehlmann mit verschiedenen Leuten, dann Thomas Fehlmann auch mit The Orb, Teil von The Orb, da vor allen Dingen dann connected, verlinkt mit Alex Patterson. Richtig. Und ansonsten Thomas Fehlmann, der Einzelkämpfer. Ich habe dann einfach über die Jahre durchaus auch so eine Art Charme entdeckt im Musikmachen alleine. Also diese Auseinandersetzung eben mit so mit seinen direkten Wünschen, weil darum geht's mir ja dann beim Musikmachen, dass ich eben versuche, wirklich meine Wünsche, das, was ich eben gerne hören würde, was sonst keiner macht, sozusagen. Und da höre ich am besten und habe die feinste Beziehung zu diesem inneren, zu dieser inneren Stimme, wenn ich alleine bin. Das ist allerdings nicht die einzige Qualität. Also mir macht das Arbeiten mit Alex Patterson nach wie vor extrem viel Spaß und bringt mich eben auch wieder auf neue Sachen, füttert sozusagen auch meine Inspiration neu. Aber dann ab und zu richtig auszuloten, was im Moment gerade so anliegt in mal auf meiner inneren auf der Leitung sozusagen, wo der Druck irgendwie dann zu groß wird und was raus muss. Und da habe ich eben diese Form des Einzelkämpfers bevorzuge ich tatsächlich. Wie lange kannst du im Studio hocken? Wie lange dauert eine Session an einem Track zum Beispiel? Kann die 12 Stunden dauern oder tagelang? Kannst du überhaupt Arbeit und Beruf trennen? Das ist bei mir tatsächlich eher eins, weil dieses Arbeiten an einem Stück ist bei mir nicht so sehr auf Stunden angelegt, sondern ich habe das dann auf meinem Mischpult liegen, ich habe die Wohnung und mein Studio in einem, gehe dann raus, mache meine Mails und komme wieder zurück. Also, aber das Stück hängt ständig im Kopf mit drin und das macht auch für mich der Spaß dann aus, dass ich eben nicht sozusagen von bis, wie früher zum Beispiel noch, dass man richtig eine böse Uhr an der Wand hatte, die sozusagen das Geld durchrieselt, wo man das Geld durchrieseln sah. Das ist heutzutage nicht mehr so. Heute kann man der Inspiration nachgehen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Musik von dir, was du mitgebracht hast für uns. Das wäre in dem Fall. Als nächstes Stück hören wir mal ein Stück von JD, von diesem wunderbaren DJ und Produzenten aus Detroit, der letztes Jahr leider gestorben ist. Es ist ein Instrumental. Wir haben die letzten beiden Gesprächssessions schon darauf ein bisschen davon gehört. Und hier kommt jetzt ein Stück, was jetzt mal unbesprochen wird. Thank you. Ihr hört eins live. 22.34 Uhr ist die Zeit. Thomas Fehlmann ist unser Gast, spielt Musik für uns. Wir haben zwei Stücke gehört. Das erste war von JD, einem Hip-Hop-Produzenten oder Beat-Produzenten, der auch jetzt gerade im Hintergrund wieder läuft, Thomas. Wir haben vorhin ganz kurz drüber geredet. Ich kannte diesen Mann nicht, aber der hat für dich die Liebe zum Hip-Hop wieder erweckt. Tatsächlich, ja. Der hat in den späten 90ern oder Mitte der 90er vielleicht angefangen, Beats zu machen. Und es gab damals wieder so eine Platte von zum Beispiel der Tribe Called Quest, die mir sehr gut gefallen hat. Und später habe ich dann gemerkt, da war JD schon dabei. Irgendwie habe ich den über Instrumentals entdeckt, die mir nach wie vor irgendwie besser gefallen. Mir gefällt dieses pure Umgehen mit dem Beat und mit den Harmonien, die er eben sehr schön macht und so. Und er hat, wie ich finde, einen sehr frischen neuen Ansatz darin gefunden. Old School war irgendwie eine Geschichte, aber er hat sich da nicht groß drum gekümmert und wirklich eben frischen neuen Ansatz gefunden, irgendwie mit wenig einfachen Mitteln optimalen emotionalen Effekt auszulösen. Und da bin ich immer für zu haben. Das nächste war, was wir gerade gehört haben, absolut interessante Nummer vom Moody Man oder vom Moody Mann, weil er schreibt sich ja mit Doppel-N. Ich dachte erst, da kommt sehr organische Musik und irgendwann habe ich den Überblick verloren. Da wusste ich nicht mehr, was macht er da jetzt? Na, er macht auf jeden Fall immer das Gegenteil von dem, was man erwartet. Insofern trifft es ja schon mal schön zu, finde ich. Er bricht halt seine, wie ich finde, sehr fetten Housebeats, die er sehr gerne irgendwie und wofür er auch wohl bekannt ist, mit so Jazz-Einlagen und irgendwelchen Sprüchen und Partygeräuschen mit seinen Freunden im Keller, kann man sich sehr gut vorstellen. Finde ich einfach ein großes Original. Wenn auch durchaus streitbar hin und wieder, ist Moody Man für mich immer noch einer, der immer eine Echtheit und eine wirkliche Liebe zur Musik auch präsentiert und durchsetzt. Welcher Moody Man ist es? Ist es derjenige, der auch schon bei KLF mitgemischt hat? Nee, das ist ein Ami, der sitzt in Detroit. Kenny Dixon heißt er. Ja. Und ich verstehe, wenn du meinst, die Moody Man damals, das war eine Truppe aus dem Dunstkreis von KLF, das war ein Duo, haben absolut nichts miteinander zu tun. Deswegen, ich war jetzt verunsichert, ich hatte natürlich an diese KLF-Leute gedacht und habe dann ja selber gerade festgestellt, hier ist ja ein Doppel-N. Und vor allem, das waren die Moody Boys, wenn ich mich richtig erinnere. Moody Boys, du hast vollkommen das recht. Das waren die Moody Boys. Und das ist schön, dass du mich korrigierst. Dann müsst ihr das am Radio nicht mehr tun. Also keine Mails. Thomas Fehlmann hat uns gerade hier auf Stand gebracht. Die Moody Boys. Moody Man ist so im Kreis von Theo Parrish und Rick Wilhite. Hatte eben auch dieses Sweet Jazz. Spielen vielleicht nachher auch noch ein Stück davon. Und ist einer der echten Detroiter Beatmacher. Okay. Das nächste Stück habe ich jetzt mal vorbereitet. Ich habe es in der letzten Zeit sehr häufig und gerne gespielt und gehört. Es ist, da möchte ich jetzt keinen Fehler machen, der Act heißt, glaube ich, Chimera. Es ist ein Funk-Devoid-Remix von einem Stück namens Umbrella. Das hören wir jetzt und ich glaube, dass da bestimmte Klänge vorkommen, die heute Abend auch noch eine Rolle spielen werden in unserem Gespräch, Thomas. Super. Ihr hört 1Live, Thomas Fehlmann ist heute unser Gast und wir haben gerade ein Stück gehört, in dem Töne durch die Luft schwirren. Ich kann das ja nicht anders ausdrücken. Ich bin kein richtiger Musiker. Thomas, wie würdest du das beschreiben? Na, aber guck mal, das Schöne an der Musik ist ja, dass man es eben nicht so in Worte zerlegen kann. Es sind ja eben gerade hier wieder gewesen, diese Sequenz am Schluss mit diesen harmonischen Verschiebungen, die uns eben doch sehr stark an ein paar englische, Gründerväter von dieser Art von Musik, eben die Black Dog oder Plaid oder so, die eben, oder Kirk DeGiorgio auch, Carl Craig hatte da am Anfang auch so ein bisschen die Finger drin, fand ich. Das war einfach so, oder da gab es ein wunderbares Stück, was von Manuel Götsching beeinflusst war. Sueno Latino wurde das genannt in seiner Techno-Fassung, die damals aus Italien kam. Und das war etwas, was mich am Anfang schon nebst Underground Resistance und all dem harten Stoff eben auch immer extrem angezogen hat. Ich fühlte mich da immer irgendwie wie in einem freischwebenden Raum und hat mich einfach richtig wohl gefühlt. Und da kann man sowas auch durchaus, da ist das durchaus auch drin in diesem Frank DeVault Mix. Der Name Manuel Götsching ist gerade gefallen. Ja. Ein Mann, der aktiv war oder weiterhin auch aktiv noch ist, glaube ich, mit Ashra. Das waren Solo auch. Hat neulich sogar sein großes E2, E4 Werk im Berghain aufgeführt, live. Vor großem Publikum am Montagabend um 9. Es war rappelvoll. Wunderbar zu sehen. Also ein Visionär, wenn man so will, auch der elektronischen, der psychedelischen Musik. Oh ja. Hattest du mal so eine richtige Hippie-Phase, eine richtig extreme psychedelische Phase? Kann ich nicht sagen. Also ich habe diese psychedelische Musik zwar sehr genug, Krautrock auch und die englischen und amerikanischen Ausläufer bis hin zu Grateful Dead. Allerdings war das nie so ein Hauptpunkt, sondern hat mich einfach parallel immer begleitet. Auch heute muss ich sagen, wenn es mir irgendwo gefällt, ist es meistens auch ein bisschen psychedelisch. Also das ist schon etwas, was mich immer begleitet. Du hast eine weitere Musik vorbereitet? Genau, wir hören jetzt von Tusha Beritze ein Stück aus der Four Women No Cry Compilation. Und das Stück heißt Wound. Only the wound speaking wordlessly in the dark, and now we are strangers walking hand in hand into the night. Thomas Fehlmann spielt Musik für euch und das war, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, Thomas, du hast mir die Platte vorhin gezeigt, das ist eine Rarität aus deinem eigenen Fundus. Ja, das ist von eine 7-Inch, die wir gemacht hatten zu unserer Compilation bei WMF, unserer Ocean Club Compilation. Aber das Stück habe ich eigentlich 99 auf meinem Overflow 99 Album auf R&S damals rausgebracht. Und ja, das finde ich immer noch schön obskur. Macht mir immer wieder Spaß, das zu hören. Erzähl uns ein bisschen, wie dieser skurrile Sound entstanden ist. Ach, das war ein Sample, das ein Freund von mir auf dem Netz gefunden hat. I Wanna Be A Little Fishy. Das hat er mir irgendwie für den Ocean Club zur Verfügung gestellt. Haben wir ein paar Mal einfach so gespielt. Und dann eine Weile habe ich gedacht, das steht eigentlich so schön da wie eine Skulptur, die noch eine Sockel braucht. Und dann habe ich da ein Stück drumherum gebaut. Leichte Unterhaltung, muss auch mal sein. Wie ist das bei dir mit dem DJing, Thomas? Du bist im Moment sehr viel unterwegs als Live-Musiker mit der Honigpumpe generell. Live scheint dir eine unglaubliche Freude zu machen. Ich habe an den bekannten Stellen im Internet mal ein bisschen gefahndet, habe viele Live-Schnipsel von dir gesehen und war offen gestanden begeistert, wie enthusiastisch du das performst, wie du offensichtlich in den Rhythmus der Musik fällst. Das kann man natürlich beim DJing auch ganz schön machen. Eins werden mit der Musik, tanzen, während man auflegt, aber du legst nicht mehr ganz so viel auf. Nee, das Auflegen hat sich ein bisschen gelegt, einfach dadurch, dass das Live-Spielen für mich so eine neue Qualität irgendwie hatte. Auch eine neue Qualität der Motivation, weil da kann ich wirklich tunnelblickmäßig so mich richtig reinfallen lassen und vergesse ein bisschen, grund genommen, wo ich bin und für wen ich da spiele, im Sinne von, dass ich mir da nicht für Peinlichkeiten zu schade bin und da einfach wirklich zum Teil einfach ausraste und irgendwie meine Performance da so läuft. Irgendwie, ich kann es mir nachher manchmal gar nicht vorstellen, wie ich zu diesen ein oder anderen Situationen gekommen bin. Nee, das ist wirklich eine schöne Sache. Glaube ich auch wieder ein bisschen Glücksfall dabei, dass ich nach Palais Schaumburg eine große Live-Pause gemacht habe und dadurch keine Überdosis hatte und eigentlich immer hungrig war auf dieses Gefühl, aber lange nicht so ein richtiges Selbstvertrauen hatte, dass ich dachte, mit der elektronischen Musik könnte man authentisch auch auf die Bühne gehen. bis dann so die ein oder andere Software mich da auch wiederum mir geholfen hat, da einzusteigen. Und jetzt macht das extrem Spaß und bringt mich auch immer wieder weiter beim Musikmachen selber. Also durch dieses direkte Feedback, was man dann halt kriegt, ne, das ist eine aufregende Situation. Thomas Fehmann ist zu Gast hier bei 1 Live, hier ist Sommerpause für alle, die sich erst später eingeschaltet haben. Thomas Fehmann, altgedienter Musiker mit vielen verschiedenen Projekten. Palais Schaumburg, der Name ist gerade nochmal gefallen, war eine Station. The Orb und vor allen Dingen auch live und aktuell eben mit einem ganz neuen Album, die Honigpumpe, wieder am Start. Heute Abend bei uns, ab Mitternacht, gibt's noch ein Live-Set von Thomas Fehmann. Er wird für uns wirklich live Stücke der Honigpumpe interpretieren. Und wir reden natürlich in der nächsten Stunde noch viel mehr darüber, was es für dich bedeutet, live zu spielen, was es für dich bedeutet, wirklich immer wieder neue Alben aufzunehmen und wo die Einflüsse deiner Musik vielleicht herkommen. Das hier ist ein Track von Fortiba. Kennst du Fortiba? Nö. Das ist ein Typ aus Ungarn, der ein Album veröffentlicht hat auf Daredo Music. Ich weiß jetzt, Plastic City. Und sehr schöne, interessante Musik, sehr deep-hausig, aber auch mit sehr vielen Rhythmuswechseln. Lass hören, quatsch nicht so viel. Das hören wir jetzt bis zu den Infos. Infos. Mit André Steins um 23 Uhr. Bahn und Gewerkschaften verhandeln noch. Federer gewinnt Tennisturnier von Wimbledon und das Wetter kräftige Schauer drohen. Die Tarifverhandlungen bei der Bahn dauern an. In Berlin sitzen die Gewerkschaften Transnet und GdBA zusammen mit Bahnkonzernchef Meydorn am Verhandlungstisch. Nach zuerst getrennten Beratungen wird nun wieder in großer Runde verhandelt. Ob es bereits neue Angebote gab, ist nicht bekannt. Nicht am Verhandlungstisch ist die Lokführergewerkschaft GDL. Sie fordert einen eigenen Tarifvertrag und hat für kommende Woche neue Warnstreiks angekündigt, nicht allerdings für morgen früh. Nach einer weiteren Kraftwerkspanne wird die Kritik an der Informationspolitik des Betreibers Vattenfall immer lauter. Nach Angaben des Sozialministeriums in Schleswig-Holstein kam es am 1. Juli gleich zweimal zu Absperrungen im Abwasserreinigungssystem. Vattenfall hat die Störungen im Atomkraftwerk Brunsbüttel aber erst später dem Ministerium gemeldet. Der Energiekonzern will nun meldepflichtige Ereignisse sofort im Internet veröffentlichen. Für morgen ist außerdem ein Krisentreffen im Ministerium geplant. In der griechischen Hauptstadt Athen haben mehrere tausend Umweltschützer gegen die Regierung demonstriert. Sie werfen ihr Fehler bei der Bekämpfung eines Waldbrandes vor. Die tagelang wütenden Flammen hatten tausende Hektar Wald in einem Nationalpark vernichtet. Die Umweltschützer fordern, dass auf der abgebrannten Fläche nun neue Bäume gepflanzt werden und nicht, wie bisher oft geschehen, neue Häuser gebaut werden. Der Weltranglistenerste Roger Federer hat das Tennisturnier von Wimbledon gewonnen. Federer setzte sich in 5 Sätzen gegen den Spanier Rafael Nadal durch. Es ist Federers 5. Wimbledon-Erfolg in Folge. Bei den Damen hatte gestern Venus Williams zum 4. Mal in ihrer Karriere das Turnier gewonnen. 1 Live. Sektorwetter. Heute Nacht breitet sich Regen über ganz Nordrhein-Westfalen aus. Bei 11 bis 14 Grad kann es dabei auch einzelne schwere Schauer und Gewitter geben. Tagsüber ist es dann wechselnd bewölkt mit Schauern in Unna und Paderborn. Dabei nicht über 20 Grad, in Erkrath bis zu 21. In den nächsten Tagen wird es unbeständig und kühler. Stauschau. Keine Staus. Eins live. 4 Sommerpause mit Thomas Fehlmann. Thomas Fehlmann ist zu Gast, volle 3 Stunden. Eine haben wir schon um, Thomas, die ging unglaublich schnell um. Wir hatten uns eigentlich viel vorgenommen, wir wollen noch viel Musik hören. Ich glaube, alles schaffen wir nicht mehr. Das ist klar, ja. Die Hauptsache ist aber für mich auf jeden Fall heiß erwartet, nachher dein Live-Set. In einer knappen Stunde ziehen wir um ins Nebenstudium. Studio, dein Equipment steht schon bereit und dann wirst du für uns live spielen vom neuen Album Die Honigpumpe. Genau. Jetzt blicken wir nochmal kurz in die Vergangenheit, wobei du mich gerade belehrt hast, The Orb, das Projekt, bei dem du auch aktiv bist. Das ist ein offenes System. Das ist keine geschlossene Kiste, kein geschlossener Karton. Wie funktioniert das? Erklär uns das. Dadurch auch eben sehr interessant. Also Alex ist sozusagen das Mutterschiff. Und daher hat er immer Gäste dabei, die meistens inzwischen so ein bisschen aus der Orb-Historie zusammengestellt sind. Also im Moment hat er gerade ein neues Album produziert mit Use, der auch Little Fluffy Clouds mitproduziert hat. Und wir hatten letztes Jahr eine intensive Live-Phase, wo wir das Album, was wir für Kompakt gemacht haben, vorgestellt haben. Okidoki, It's the Orb on Compact Disc. Und das ist tatsächlich so, dass ich da mal für ein halbes Jahr aus der Geschichte raussteigen kann. Er eben aktiv ist mit seinen verschiedenen anderen Mitstreitern und dann eben wieder, wie wir dann nächstes Jahr zusammengestalten werden. Das ist sehr schön zu sehen, wie man nach 15 Jahren so ein modulares Gruppensystem auch im Leben erhalten kann, wie das läuft. Das ist schon eine beeindruckende Sache für mich, immer wieder auch zu sehen, wie groß der Freundeskreis ist aller Orten von The Orb. Du hast Little Fluffy Clouds gerade schon erwähnt. Das hören wir jetzt nochmal. Nur zu. Hier auf 1 Live. We lived in Arizona and the skies always had little fluffy clouds in them and they were long and clear and there were lots of stars at night and when it would rain they were beautiful, the most beautiful skies as a matter of fact. The sunsets were purple and red and yellow and on fire and the clouds would catch the colors everywhere. That's neat because I used to look at them all the time when I was little. You don't see that. when it would rain, it would all turn. They were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets were purple and red and yellow and on fire, and the clouds would catch the colors everywhere. That's it, neat, because I used to look at them all the time. You don't see that in clouds. Had little fluffy clouds in them, and they were long and clear, and there were lots of stars at night. And when it would rain, it would all turn. They were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact. The sunsets were purple and red and yellow and on fire, and the clouds would catch the colors everywhere. That's it, neat, because I used to look at them all the time. You don't see that. You might still see it in the desert. Little Fluffy Clouds haben wir gerade gehört von The Orb, ein Projekt, bei dem Thomas Fehlmann immer wieder gerne dabei ist, das aber, wie wir erfahren haben, offen angelegt ist, wo verschiedene Leute mitmachen. Aber Thomas, ganz bestimmt ein Projekt, mit dem du große Momente erlebt hast, live. Ja. Also man wird wirklich immer wieder in außergewöhnliche Situationen gesetzt mit The Orb, die man sich selber so gar nicht vorstellen kann. Letztens haben wir in Los Angeles in der Philharmonie gespielt, zum Abschluss eines Minimal Festivals, und ein volles Haus und eine unglaubliche Atmosphäre. Das sind schon so Situationen, die ich sehr wahrscheinlich mit meiner Musik so schnell nicht erleben werde. Aber die Orb haben da einfach so, auch durch diese Gruppenkraft, die da drin steckt, die eben Alex irgendwie auch kultiviert, mit der Auswahl seiner Leute und mit der Planung, wie er das so aufbaut. Das ist wirklich immer sehr aufregend. Da bin ich sehr froh, dass ich da Teil davon sein kann, ja. Ich habe dir vorhin schon so die kleine Fangfrage gestellt, warst du jemals ein richtiger Hippie? Hast du gesagt, nein, das hat alles in meinem musikalischen Kosmos auch stattgefunden, ja. Psychedelische Musik auch. Aber gerade Palais Schaumburg, dieses Projekt, diese Band, bei der du Anfang der 80er Jahre mitgemacht hast, das war ja wirklich ein totaler Bruch mit dem, was damals um euch herum passierte. Da war Atomkraft, nein danke, Ökomode, Jute-Taschen waren unglaublich modern und ihr kam wirklich als Styler daher. Alex Pettersen, dem sagt man nach, der sei schon so ein kleiner Hippie, oder? Hippie, aber ist auch ein Fußballfan. Also da gibt's auch Welten, die sonst normalerweise nicht zusammenpassen. Also ist ein großer Reggae-Kenner und Liebhaber. Und er hat einfach eine typische Süd-Londoner Wurzel in dem Sinne. Da gehört eben die Straße dazu, gehört der Fußball dazu und gehört auch Reggae dazu, von der man da umgeben ist. Und er hat eben seinen eigenen Weg gefunden, irgendwie sein Leben da einfließen zu lassen in seine Musik und in seine Teamworks auch. Er ist ein sehr starker Teamworker und würde, glaube ich, auch nicht alleine arbeiten. Aber das ist eben auch ja so eine Kraft und die schätze ich auch. Du hast eine Weile lang in England gelebt. Ja. Liebst du die Menschen dort? Fühlst du dich dort zu Hause? Ich fühlte mich dort sehr wohl. Ich habe inzwischen ein bisschen Probleme mit London, weil es ein bisschen voll und ein bisschen teuer geworden ist. Und ich hatte damals das so ernsthaft auch in Erwägung gezogen, für mich da hinzuziehen. Fand eben auch die Szene da sehr aufregend. Popmusik spielte hat einen unglaublich großen Stellenwert im Alltagsleben. Eine Sache, die man sich heute zum Teil gar nicht mehr vorstellen kann, bei der schwindenden Nachfrage, die es ja bei der Musik gibt. Und London war damals schon in den späten 80ern, frühen 90ern so noch ein Sogpunkt. Man hatte als deutscher Musiker auch im besten Fall irgendwie die Rolle eines Gewürzes, was man irgendwo dazu tut. Aber heutzutage hat sich das ja inzwischen schon so entwickelt, dass es zum Hauptgericht geworden ist. Eine Situation, die man sich damals nicht in kühnsten Träumen hätte vorstellen können, dass diese elektronische Musik tatsächlich die Wurzeln, die schlussendlich auch mal ein bisschen in Deutschland liegen, so nach vorne kehren würde und derartig das Standing wirklich verändern wird. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, natürlich, dass die Computertechnologie da eine andere Art von Verteilung ermöglicht. Und diese Marketing-Offensive, dieser geradezu Wahnsinn, der in England auch Anfang der 90er getrieben wurde mit Pop, Musik eben sozusagen von hinten links überholt wurde und eben die Leute sehr stark sich da drum kümmern konnten, das zu machen und zu präsentieren, was sie selber hören wollten und sich das nicht mehr vorsetzen lassen wollten. Und das hat natürlich auch eine Kraft, die man nicht hoch genug einschätzen kann. Thomas Fehlmann, ein Weltreisender in Sachen Musik, neulich noch in Weißrussland unter anderem gewesen, da müssen wir noch drüber sprechen. Demnächst, in der nächsten Woche wieder in Japan, hat in London gelebt, haben wir gerade erfahren, lebt jetzt in Berlin, geboren in der Schweiz. Da wollte ich dich auch noch nachfragen, ist das nur der Geburtsort oder hast du eine Schweizer Seele? Ja, also man redet mir Ordentlichkeit nach und dass ich eine Uhr eingebaut hätte, das so viel zum Schweizer Thema. Ich bin da groß geworden und habe das auch durchaus genossen. Als Postkarte finde ich das immer noch sehr schön. Kann allerdings inzwischen meine Wurzel in Berlin irgendwie nicht mehr hinter mir lassen. Also das habe ich auch in London gemerkt übrigens, dass die Berliner Wurzel eben schon viel zu ausgebildet ist, als dass man sich jetzt einfach verpflanzen könnte. Ich fühlte sehr bald, dass dort so eine Art von Wettbewerb und Sportlichkeit mit Musikmachen zusammenhängt, den ich gar nicht kannte und der mich eigentlich eher verwirrte, als mich zu Höchstleistungen anspornte. Im Team hat das sehr gut funktioniert mit Alex und mit der Orb-Crew, aber so die wirkliche Entwicklung von dem, was in Berlin passiert ist in den letzten 10 Jahren, hätte ich auf keine Sekunde vermissen wollen. Das war ja wirklich zum Teil mit atemberaubender Geschwindigkeit einerseits und mit einer extrem vielseitigen Frucht andererseits. Wir hören Musik von dir? Ja, als nächstes spielen wir nicht etwas von mir, sondern von einem schwedischen Künstler, den ich sehr schätze, ein neues Projekt, das heißt The Field, mit dem Album auf Kompakt, das heißt From Here We Go Sublime, so viel Zeit muss sein. Und das Stück, was wir jetzt hören, heißt Good Things End. her so much that it hurts him to go there. The fear that his future is sealed. Back there where the first breeze was born. Ihr hört 1 Live 4s Sommerurlaub und das war gerade ein Stück von Scritti Politti. Das hat Thomas Fehlmann, der heute unser Gast ist, für euch aufgelegt. Scritti Politti, das ist, wenn man Thomas Fehlmanns MySpace-Seite so ein bisschen hinzuzieht, um ihn und seine musikalischen Vorlieben einzugrenzen, dann ist Scritti Politti Green Guardside auf jeden Fall ein Freund von Thomas Fehlmann im weitesten Sinne. Kennst du ihn persönlich, Thomas? Leider nein. Hast du ihn jemals getroffen oder mal gesehen? Nein, habe ich noch nicht. Letztes Jahr war ich versucht, an meinem Geburtstag nach London zu fahren, weil da hat er gerade ein Freikonzert irgendwie vor einer Galerie gegeben. Da hatte ich mir das eine Weile lang überlegt, aber es ist noch nicht dazu gekommen. Ich bin gespannt, ob es mal so weit kommt. Also, ich habe ihn einmal getroffen. Oh, und? Es ist, weiß Gott, keine Welt für mich auseinandergebrochen oder wie sagt man? Zusammengebrochen. Das ganz bestimmt nicht, aber wenn man diese Stimme hört, da stellt man sich natürlich irgendwas anderes vor. Vielleicht sogar ein Fabelwesen, so eine Art Peter Pan, finde ich immer, oder vielleicht eine Art Michael Jackson. Und dann siehst du diesen Typen, der wirklich geschlagene 2 Meter groß ist. Ach, imposant. Und das siehst du auch auf deinem MySpace-Bild. Er hat diese rötlichen Haare, diesen Bart, er ist Brite durch und durch. Waliser. Waliser, Entschuldigung. Waliser. Siehst du, ich lerne heute immer noch ein bisschen von dir. Und ich habe ihn gefragt, wie entsteht diese Musik und diese Stimme, wie machst du das? Und hat er mir gesagt, das ist meine kleine Fantasiewelt. Mhm. Und diese Stimme ist mittlerweile für ihn sowas geworden wie ja die zweite Identität. Und das ist für ihn eine geschlossene Welt, da lebt er sich drin aus. Ich finde das schön. Ich meine, gerade mein Interesse an Scritti Politti kann ich mir manchmal selber nicht so ganz erklären. Aber ich finde, das ist das Schöne an der Kunst im Allgemeinen, dass es eben zu Fragen führt und nicht zu Antworten. Dass man sich da einfach irgendwie die Türen aufmacht und irgendwie neue Sachen entdecken will, herausfinden muss und es nie zu Ende geht. Und ich finde, auch wenn der Green das jetzt gerade so beschrieben hat, wie du das schön dargelegt hast, das bestätigt irgendwie so diese Sachen muss man einfach auch annehmen, wenn sie irgendwie einen Magnetismus entwickeln und sich daran freuen. Thomas Fehlmann ist bei uns zu Gast. Wir haben schon immer wieder kurz deinen Lebensweg skizziert, Thomas. Unglaublich viele musikalische Projekte und ich bin mir sicher, dass du in manchen Teilen der Welt wirklich abgöttisch verehrt wirst. Also dass Menschen... Na, wollen wir mal. Komm, das muss man schon einfach mal so setzen, wie es ist. Dann hast du vorhin gesagt, du warst fasziniert von der Popwelt England, wie dort Pop tatsächlich zelebriert wird. Und Green ist bei dir auf deiner MySpace-Seite als Freund. Du hast ihn noch nicht getroffen. Du bist Fan, du kannst Fan sein, du kannst diese Begeisterung aufbauen. Gehört für mich dazu, unbedingt. Also auch meine Vorliebe für Jazz, wo ich nun wirklich überhaupt als Musiker keine Schnitte hätte, ist nach wie vor für mich auch ein wichtiger Pool so an Energie auftanken und an Hören, an Musik Spaß einfach. Also wir haben es ja vor allem so die 70er und 80er Jahre angetan, so im Bereich auch Miles Davis, was diese Leute gemacht haben, wo auch irgendwie eine neue elektrische, nannte man es damals, irgendwie Revolution eingeläutet wurde. Finde ich nach wie vor sehr aufregend, hat an Frische für mich nichts eingebüßt und höre auch heute eigentlich wenig, was für mich diese so eine Art von Härte und Spielfreude und Humor und so beinhaltet. Deswegen greife ich da immer wieder gern drauf zurück. Und ich sehe das auch immer in verschiedenen Ecken von meinen Vorlieben heute, ob es nun Theo Parrish ist oder Madlib in Los Angeles. Die haben auch ihre Vorlieben für Jazz, wo sie auch, glaube ich, mit einem, man ergibt sich und freut sich, dass es sowas überhaupt gibt. Aber ohne jetzt indiskret zu sein, wir haben uns natürlich schon vor der Sendung getroffen, ein bisschen uns unterhalten. Die erste Liebe oder die erste Sammelleidenschaft, das waren Beatles-Singles. Das waren die Beatles-Singles, keine Frage. Wärst du dann auch jemand, von dem man sagen kann, wenn man ihm denn die Frage stellen würde, Beatles-Mann oder Stones-Mann, klarer Beatles-Mann? Klarer Beatles-Mann. Haben wir wieder was gemeinsam. Andrea is Delighted, so heißt das Stück, was wir jetzt hören. Das ist von deinem Album Low Flow. Ja. Von dir vielleicht ein paar einleitende Worte dazu noch. Ja, Low Flow war für mich ein Experiment. Ich habe das für ein amerikanisches Label gemacht und mich auch mal mir diese Freiheit gegeben, mal unter 100 ppm Musik zu machen, was mich immer schon gerast hatte. Und da gab es mal die Möglichkeit, das zusammenzufassen, diese Arbeiten, an denen ich da immer hänge. Andrea's Delighted ist vielleicht in dem Sinn nicht das typischste Beispiel dafür, weil das gerade so an der Ecke ist, wo es dann wieder funky und auch ein bisschen kompaktig wird. Aber das hat gut überlebt, das Stück, spiele ich auch immer noch sehr gerne live. Und ist ein typisches Beispiel dafür, durch das Live-Spielen, wie ein Stück dann sich weiterentwickelt, sich immer wieder neu erfindet. Und das ist jetzt aber die Konserve vom Low-Flow-Album. In diesem Sinne, Andrea is Delighted. Andrea ist delighted, haben wir gerade gehört, von Thomas Fehmann vom Album Low Flow. Und Thomas Fehmann ist heute Abend bei uns zu Gast, volle 3 Stunden. Thomas, die Zeit fliegt weg und ich verschwende sie, indem ich das immer wieder sage. Schaffen wir das noch alles, das zu hören, was wir uns vorgenommen haben heute Abend? Ach, ist doch immer schön, wenn man noch was vorhat. Genau. Danach. Dann kann man immer noch mal nachlegen irgendwann. Ja. Thomas, ein Begriff, der häufig fällt in Berichten, in Artikeln über dich, ist der Begriff Dub. Und im weiteren Sinne bezeichnet Dub eben Verhalte-Sounds, Echo-Sounds, Delays, kommt aber ursprünglich aus der jamaikanischen Musik, wo man eben Dub-Versions sehr früh gemacht hat. Welches Verhältnis hast du zur Dub-Musik? Hat die jamaikanische Wurzeln bei dir oder ist das für dich ein Begriff, den du etwas freier, etwas moderner benutzt? Also erstens mal benutze ich den selber gar nicht so oft. Nicht aus irgendwelchen ideologischen Gründen oder so, sondern einfach, weil das bei mir nicht so eine Rolle gespielt hat eigentlich. Ich habe natürlich diese jamaikanische Szene beobachtet und geschätzt und gesammelt und bin bestimmt da auch nicht unberührt von. Aber ich habe einen eigenen oder meinen bestimmten Stil mit Effekten umzugehen, eben auch zum Teil sehr exzessiv. Und ich glaube, oftmal wird in Ermangelung eines besseren Begriffs einfach sehr schnell mal auf das allgemeine Dub-Wort zurückgegriffen. Also ich habe das Gefühl, es ist eher so ein bisschen Hilfsmittel, um so in eine bestimmte Richtung etwas zu beschreiben. Selber würde ich mich jetzt nicht als Dub-Schüler bezeichnen. Finde ja eben selber auch immer, man sollte da ein bisschen seine eigenen Wurzeln und seine eigenen Entwicklungen entwickeln und fördern. Und Dub ist für mich eben eine wirkliche Quelle von unglaublichen Originatoren, die das gemacht haben, also so Erfindern, die in kleinen Hüttchen da ihren Sound entwickelt haben. Und davor habe ich eigentlich zu viel Respekt, als ich mich da in deren Fußstapfen bewegen wollte und da ihre Arbeit weiterführen wollte. Ich habe es immer als wichtigen Faktor empfunden von Schaumburg bis heute. Ne? Wenn man es nicht als eigene Musik interpretieren kann, dann finde ich es eigentlich nicht besonders wertvoll. Also für mich ist immer wichtig, eine eigene Handschrift da reinzulegen, weil dadurch eben eine Unterscheidbarkeit auch stattfinden soll. Es gibt zu viel Musik, das wissen wir. Und die, die da ist, soll man wenigstens gut unterscheiden können. Okay, also das hast du gerade, glaube ich, sehr deutlich auf den Punkt gebracht. Vielleicht eine Hilflosigkeit, deinen Sound zu beschreiben, der eben aber tatsächlich, wie du auch gerade offen zugegeben hast, sehr stark vom exzessiven Gebrauch von Effekten bestimmt wird. Da entstehen mitunter Sachen, die du nicht berechnen kannst, von denen du dich überraschen lässt. Happy Accidents, unbedingt. Also ich entwickle da sogar so eine Art Ketten, wo dann die Effekte sich gegenseitig wieder beeinflussen und eben dadurch oft mal so eine Stimmung entsteht, die nicht unbedingt in jeder Ecke zu kontrollieren ist. Das ist für mich die Spannung auch, wo ich dann eben auch in Fleischwolf was reingebe und gucke, was bei rumkommt. Also das ist schon immer auch ein Abenteuer dabei. Und davon werden wir auch heute noch Zeuge. Ab Mitternacht wird Thomas den Fleischwolf füllen und Tracks vom Album Die Honigpumpe, das gerade erschienen ist, spielen. Und da ist zumindest in den Versionen, die man auf dem Album nachhören kann, da sind eben auch diese Effektschleifen, die immer wieder überraschen. Und wo man. Aber das klingt doch nicht wie jamaikanischer Dub, oder? Nein, für mich überhaupt nicht. Ne? Ich hab dir die Frage ja auch so gerade gestellt, wie ich es gemeint habe, es fällt eben tatsächlich auf, dass dieser Begriff, und ich finde, das hast du schön erklärt, vielleicht aus Hilflosigkeit oder um das irgendwie in Worte zu fassen, sehr häufig in Artikeln über dich auftaucht. Ja, ich fühle mich dadurch nicht irgendwie falsch beschrieben. Allerdings ist es nur ein Teilchen und würde vielleicht eben ein Reggae-Aspekt, der bei mir jetzt nicht so eine Rolle spielt, plötzlich irgendwie erahnen lassen oder erwarten lassen. Und insofern habe ich natürlich nichts dagegen, den Begriff Dub zu erweitern, weil der Kunstbegriff wird ja immer wieder erweitert und neu erfunden. Das werden wir bei Joseph Beuys. Aber da finde ich eben, kann Dub durchaus auch eine neue Farbe kriegen. Innovator of Dub, Thomas Fehlmann, ist bei uns heute Abend zu Gast und wir hören Musik von Thomas Fehlmann, beziehungsweise du selectest jetzt, um weiteren jamaikanischen Begriff zu bemühen. Was jetzt, hören wir? Jetzt kommt Theo Parrish mit einem Stück, was ihr, glaube ich, schon mal gehört habt. Ihr hört 1 Live 4 ist Sommerurlaub. Heute unser Gast ist Thomas Fehlmann, Produzent, lange Jahre auch DJ, Bandmitglied, auf jeden Fall musikalischer Aktivist mit Schweizer Wurzeln in Berlin lebend und Abstechern auf der ganzen Welt. Gerade haben wir gehört, Thomas, von Schneider TM und Lustfaust. The yeah. Girl Who Cried All Her Tears Out, glaube ich, oder so ähnlich. Langer Titel. All her tears from her body. Okay. was fasziniert dich an dieser Musik, die wir gerade gehört haben? Also ich habe das mitgebracht, einfach weil es ein ganz aktuelles Teil ist mal. Weil sonst ist es sehr geschichtsorientiert, unsere kleine Sendung. Und der Schneider hat wohl irgendwie ein neues Label gegründet. Mirror World heißt es. Wo er eben solche kleinen Eklektizismen dann veröffentlichen wird. Und sowas finde ich immer unterstützenswert. Jetzt bisschen Humor an der Seite. Jetzt werden wir gleich umziehen und uns auf dein Live-Set freuen, das wir aus dem Studio nebenan senden. Die Webcam ist natürlich angeschaltet. Ihr könnt Thomas Fehlmann auf die Finger schauen. Und jetzt hören wir noch zwei Sachen, die wir auf gar keinen Fall in unserer geschichtsorientierten Show hier unter den Teppich kehren wollten. Das eine ist Black Dog, der Name ist schon gefallen, wo wir festgestellt haben, dass wir da beide eine große Vorliebe für haben. Eine eigene musikalische Welt, ne? Ja, wunderbar. Und unkopierbar, das ist so schön. Also es gibt viele Leute, die sich davon inspirieren lassen. Man merkt auch ab und zu mal bei dem einen oder anderen Kollegen ein kleines Zitat raus oder so eine Verhaltensform, die sich Plaid und Black Dog da erarbeitet haben. Aber sie selbst sind natürlich irgendwie die Könige von diesen verschwurbelten Harmonien und den liebevollen Grooves dazu. Ich finde das ganz tolle Musik. Ja, ich auch. Ich liebe es über alles und ich habe kürzlich einen Artikel über dich gelesen, beziehungsweise du hast in der Raveline deine 10 wichtigen Platten benannt, was natürlich immer unglaublich schwierig ist, weil das kann man nicht. Ja. Und ich wette, du hättest noch 50 mehr nennen können. Aber als ich gelesen habe, Black Dog, da war ich begeistert. Andere Platte oder anderer Musiker, der für dich unglaublich wichtig ist, den wir direkt im Anschluss an Black Dog hören werden, ist Miles Davis. Dazu vielleicht noch ein paar Sätze, Thomas. Miles Davis hat mich auch erreicht oder gecatcht, als ich noch ein Teenie war. Hab dann so bei Bitches Brew zum ersten Mal aufmerksam zugehört. 72 oder in der Gegend. Und hat mich seither auch nie verlassen. Auch ein Typ, der für mich irgendwie Fragen stellt und die Fragen eben sozusagen für sich stehen lässt und sich da nicht groß um kommerzielle Antworten danach kümmert. Und das finde ich eben nach wie vor immer die Anregen, die Erfinder. Und für mich gehört Miles in die Erfinderriege. Genießen wir noch schnell ein paar Sekunden Black Dog, dann geht's nahtlos über in Miles Davis und dann hoffen wir, dass ihr in der nächsten Stunde dabei seid beim Live-Set von Thomas Fehlmann von seinem Album Die Honigpumpe. Thank you. Thank you. Live. Infos. Mit André Steins um 0 Uhr. Bahn und Gewerkschaften verhandeln. Pakistanische Armee droht Moscheebesetzern und das Wetter Schauer und Gewitter. Die Tarifverhandlungen bei der Bahn dauern an. In Berlin sitzen die Gewerkschaften Transnet und GdBA zusammen mit Bahnkonzernchef Meidorn am Verhandlungstisch. Nach zuerst getrennten Beratungen wird nun wieder in großer Runde verhandelt. Ob es bereits neue Angebote gab, ist nicht bekannt. Nicht am Verhandlungstisch ist die Lokführergewerkschaft GDL. Sie fordert einen eigenen Tarifvertrag und hat für kommende Woche neue Warnstreiks angekündigt. Nach Bekanntwerden einer neuen Panne im Atomkraftwerk Brunsbüttel gerät der Betreiber Vattenfall immer mehr in die Kritik. Nach Angaben des zuständigen Sozialministeriums von Schleswig-Holstein hat der Konzern zunächst versucht, den Zwischenfall zu verschweigen. Deshalb soll es heute ein Krisengespräch mit Vattenfall geben. Die Probleme waren beim Wiederanfahren des Kraftwerks Brunsbüttel aufgetreten. Die Sicherheit des Reaktors war nach Vattenfall-Angaben nicht beeinträchtigt. In der pakistanischen Hauptstadt Islamabad spitzt sich die Lage um die Rote Moschee weiter zu. Die Armee gab den in der Moschee verschanzten Islamisten eine letzte Warnung. Aus Lautsprechern hieß es, dies sei die letzte Aufforderung, sich zu ergeben. In Regierungskreisen hieß es, die Moschee könne bald gestürmt werden. Seit Dienstag halten Islamisten mehrere hundert Menschen in dem Gebäudekomplex fest. Ferrari-Pilot Kimi Räikkönen hat den Formel-1-Grand Prix von Großbritannien gewonnen. Der Finne siegte vor den Mercedes-Fahrern Alonso und Hamilton. Nick Heidfeld wurde Sechster, Nico Rosberg kam auf Platz 12. Ralf Schumacher und Adrian Sutil schieden aus. In der WM-Wertung führt weiter Hamilton vor Alonso und Räikkönen. 1 live. Sektorwetter. Heute Nacht zieht ein Regengebiet über Nordrhein-Westfalen auf. Stellenweise drohen sehr kräftige Schauer und Gewitter. Die Temperaturen kühlen auf 14 bis 11 Grad ab. Tagsüber wird es überall bewölkt mit Regenschauern. In Velbert nicht mehr als 19 Grad, in Detmold 20 und Münster bis zu 21. Die nächsten Tage bleibt es so. Stauschau. A2 Hannover Richtung Dortmund zwischen Lauenau und Bad Eilsen in der Baustelle 3 Kilometer Stau. Eins live, 4 Sommerpause mit Thomas Fehlmann. Genau, Thomas Fehlmann ist zu Gast, mein Name ist Mike Litt und jetzt bin ich gerührt und freue mich, dass wir was Wunderschönes im Radio und im Leben natürlich auch erleben dürfen. Thomas Fehlmann spielt live für uns. Ist das eine Radiopremiere auch oder sind wir da erst die Zweiten oder Dritten? Ich habe das schon ein paar Mal in Amerika gemacht, das ist bei den Universitätssendern ganz... Eine gute Routine, sagen wir mal, dass dort ab und zu mal Live-Konzerte in kleiner Form passieren. Dort habe ich schon ein paar Mal getestet, das hat viel Spaß gemacht. Mal so ganz konzentriert, auch mal Stücke spielen können, die sonst nicht so auf die große Bühne passen, weil sie eben eventuell vom Groove her oder so nicht so ganz so die Spätnachtslaune treffen, aber die mir natürlich nichts desto weniger sehr wichtig sind. Deswegen freue ich mich heute mal, ein paar von denen spielen zu können. Ich freue mich sehr. Ihr könnt das Ganze über Webcam auch verfolgen. Wir sind natürlich auch im Netz erreichbar. Wir wissen, dass sogar Leute aus Amerika heute Abend zuhören und ganz gespannt sind auf dieses Live-Event. Also, ich freue mich, es ankündigen zu dürfen. Thomas Fehlmann spielt Stücke live aus seinem Album Die Honigpumpe. Womit geht's los, Thomas? Es geht los mit Atlas Nummer 2. Okay, dann starten wir das Ganze jetzt. Ich wage mich kaum reinzusprechen, man sollte eigentlich den allerletzten Mikroklang noch erklingen lassen. Thomas Fehlmann hat heute Nacht für euch live gespielt hier in Viers Sommerurlaub. Wir haben ein Live-Set gehört, Thomas, und ich bin der festen Überzeugung, ich kenne ein paar Kandidaten, die mit dem Auto gerade unterwegs waren von einer Party, die da sicherlich eine Menge Spaß gehabt haben. Na, schöne Sache, das freut mich doch. ja, ganz ungewohnt wieder so in geordneter Atmosphäre. Ja, wir hatten ursprünglich geplant, zwischendurch mal zu reden, aber du warst absolut im Flow. Ja. Und der Flow ist dein Prinzip. Ja, hat sich irgendwie so entwickelt. Also eigentlich war es ein Geschenk, muss ich sagen, diese Idee von den Designers Republic. Die haben nämlich mal ein Cover für mich gemacht. Ich habe denen nur die Stücke geschickt. Ich hatte keinen Albumtitel und sie gebeten, sich davon inspirieren zu lassen, oder sie gefragt, ob das überhaupt eine Sache wäre, womit sie sich beschäftigen möchten. Und sie kamen tatsächlich mit dieser super Idee zurück, das The Flow zu nennen. Und das war vor inzwischen, was weiß ich, 15 Jahren oder so. Und das hat mich seither immer begleitet und gehört, ist inzwischen so ein Bestandteil. Und das ist eben schön, so diese Arbeit, nicht nur im Studio, sondern ich mag eben auch die Arbeit mit den Grafikern, mit den Künstlern, dieses ständige auch sich gegenseitig so befruchten. Also ich weiß, dass viele Künstler eben genauso freudig sich mit der Musik beschäftigen, weil sie davon auch wiederum für sich was abziehen. Und für mich passiert das eben umgekehrt, also deswegen auch dieser Honigpumpe, um dann noch mal ein bisschen auf den Punkt zu kommen. Diese Arbeit von Josef Beuys, die er 77 bei der Documenta gemacht hatte. Ich habe mich doch vor allem auch deswegen so beeindruckt, weil ich sie nicht verstanden habe damals, wie ich sie gesehen hatte. Und diese Idee der sozialen Plastik hat sich dann irgendwie eingestellt wieder, als ich eben dachte, ja, mit der Musik und dem Rumreisen und den netten Bekanntschaften einerseits und der Inspiration anscheinend, wie man mir erzählt, andererseits, die das so verbreitet, da kommt doch irgendwie wieder ein bisschen Leben in diesen Gedanken rein. Und deswegen war dann Honigpumpe für mich tatsächlich so eine Art von genialer Beschreibung meines Gefühls, was ich so habe, wenn ich da unterwegs bin und hier meinen Klapprechner aufmache und meine Stücke spiele. Aus dem Album Die Honigpumpe ist seit wenigen Tagen, darf man noch sagen, wenigen Tagen auf dem Markt. Ein fantastisches Cover. Ich muss offen gestehen, ich habe es auch noch nicht genügend mit meinen Augen gewürdigt. Die Honigpumpe und das alles, was du gerade gesagt hast über den Flow und wie der Honig fließt, das werdet ihr sicherlich irgendwo auch noch nachlesen können. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass Thomas Fehlmann heute Abend bei uns war. Geschlagene 3 Stunden, die wie im Flug vergangen sind mit einem Live-Set. Das ist wohl wahr. Und ja, Mensch, ich kann nur sagen, herzlichen Dank, Thomas. Ja, aber sehr gern geschehen. Danke für die Einladung, muss ich eigentlich zurück sagen, weil sowas, die Gelegenheit hat man nicht allzu Tage, sich mal mit seiner Musik und seinen Lieblingskünstlern da auszubreiten. Fand ich eine schöne Gelegenheit und war tatsächlich sehr kurz. King schnell. Die Playlist zur kompletten Sendung, alles, was Thomas Fehlmann heute für euch gespielt hat, aus der Konserve, aus seiner Plattensammlung, aber vor allen Dingen auch die Titel, die er gerade nochmal live gespielt hat vom Album Die Honigpumpe, könnt ihr alles nachlesen auf unserer Playlist, die ich mir vornehme, wirklich definitiv morgen früh fertig zu machen, und dann ist sie irgendwann im Laufe des Tages auch im Netz. Mein Name ist Mike Litt, ich bedanke mich ganz herzlich bei Thomas Fehlmann. Nächsten Sonntag ist Klaus Vier wieder für euch da, der sich sicherlich so stabil gewandert hat in der Natur Nordrhein-Westfalens, dass er wieder ganz viel Kraft und Elan hat. Thomas Fehlmann, herzlichen Dank. Von dir jetzt noch ein Stück, das heißt Feed. Wunderbar. Gute Nacht. Gute Nacht. 1 Uhr, Berlin.